Ausländische Delegationen, die an der 19. Pyongyanger Internationale Frühjahrsmesse teilnehmen, legten am 22. Mai an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.